Entschuldigen Sie, Herr Redakteur, um Gottes Willen. Ich dringe hier so bei Ihnen ein und zwinge Sie für mich eine Ausnahme zu machen. Sie sind ja so beschäftigt. An einem Mittag im April des Jahres 1880 kam der Redaktionsdiener Andrei in mein Kabinett und meldete mir, in der Redaktion sei ein Herr und bitte dringend um eine Unterredung. Iwan Petrowitsch Kamisev, Kandidat der Rechte, Untersuchungsrichter außer Dienst. Ich habe Ihnen eine kleine Novelle mitgebracht, die ich veröffentlichen möchte. Er ist etwa 40, geschmackvoll und nach der letzten Mode gekleidet. Trägt er über der Brust eine schwere goldene Kette mit Bärlocken. Am kleinen Finger glitzert in winzigen, grellen Sternchen ein Brillantring. Das Geschehen ist nicht neu. Liebe, ein Mord. Er ist außergewöhnlich schön. Meine Novelle ist ganz nach der Schablone von Untersuchungsrichter außer Dienst. Eine griechische Nase mit Höcker, feine Lippen und schöne blaue Augen. Das kastanienbraune Haar, der Bart sind dicht und seidenweich. Sie werden darin Dinge finden, die wirklich geschehen sind. Die Wahrheit. Alles, alles hat sich von A bis Z vor meinen Augen abgespielt. Ich war Augenzeuge. Und Dramatis Persona. Die Bewegungen seines großen, schweren Körpers sind durchdrungen von guter Erziehung, Leichtigkeit, Grazie und sogar einer gewissen Weiblichkeit. Aber ich schreibe unter fremden Namen. Meine Rolle in diesem Roman ist ein wenig skandalös. Also in 3 Monaten? Die Novelle des schönen Kamisev ruhte 2 Monate in meinem Tisch. Erst als ich einmal von der Redaktion auf mein Landhaus fuhr, erinnerte ich mich ihrer und nahm sie mit. Im Zugabteil schlug ich das Heft auf und begann irgendwo in der Mitte zu lesen. Noch am selben Abend hatte ich trotz meiner wenigen freien Zeit die ganze Novelle vom Anfang bis zum Ende gelesen. Mir war, als hätte ich das schreckliche Geheimnis eines Menschen entdeckt, der mich überhaupt nichts anging. Das Drama auf der Jagd. Aus den Aufzeichnungen eines Untersuchungsrichters. Ja, der Mann hat seine Frau ermordet. Sind Sie dumm? Geben Sie mir endlich Zucker. Ich streckte mich und verspürte in allen Gliedern Schwere. Unwohlsein. Die Sonne stand noch hoch und brannte mit demselben Ingrimm hernieder wie 3 Stunden zuvor. Bis zum Sonnenuntergang und der Abendkühle war noch viel Zeit. Der Mann hat seine Frau ermordet. Hör auf mit dem Unsinn, Iwan Demjanitsch. Ehemänner ermorden ihre Frauen nur in Romanen, mein Freund. Wir begnügen uns mit Schreckenstaten wie Einbruchdiebstahl, falschen Papieren. Sind Sie dumm? Trottel! Im Vorzimmer? Auf der großen roten Truhe hingeflitzt lag mein Polycarp und las wie gewöhnlich ein Buch. Sind Sie sein Kammerdiener? Sein Diener. Sichtlich gereizt durch die Anwesenheit eines großen, einäugigen Bauern. Ich komme vom Grafen, euer Wohlgeboren. Der Graf geruhten euch zu grüßen und bitten euch unverzüglich zu sich. Der Graf ist gekommen. 2 Jahre hatten wir vor ihm Ruhe und jetzt führt er im ganzen Kreis wieder seinen Saustall ein. Dich hat niemand gefragt. Mich braucht niemand zu fragen, ich sag's von selber. Jetzt kommen sie wieder total betrunken von ihm nach Hause und baden, wie sie sind, im See, in allen Kleidern. Und ich kann das ganze Zeug dann sauber machen. Den Brief hier. Bitte. Mein lieber Lecoq, wenn du noch am Leben und bei Gesundheit bist und deinen stets betrunkenen Freund noch nicht vergessen hast, so stürze dich ohne einen Augenblick zu zögern in deine Kleider und eile zu mir. Ich bin erst gestern Nacht gekommen und sterbe doch bereits vor Langeweile. Dein A.K. Ich brauchte die Unterschrift nicht anzusehen, um in der großen, unschönen Schrift die betrunkene, des Schreibens ungewohnte Hand meines Freundes, des Grafen Alexei Karneev, zu erkennen. Der Graf liebte mich und drängte mir seine Freundschaft ehrlichen Herzens auf. Ich hingegen mochte ihn nicht einmal. Anständiger wäre es deshalb gewesen, ihm die Freundschaft ein für alle Mal aufzukündigen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihn nicht reingelassen. Den Teufel. Eine Viertelstunde später wirbelten bereits die Hufe meiner Sorka durch den Staub des Weges vom Dorf zum gräflichen Gut. Die durchlühte Luft lag reglos und trocken, obwohl mein Weg am Ufer des großen Sees entlang führte. Hier, Kusma! Sollte man die Nagelka wegnehmen und dich damit nach Strich und Faden ausbeißen? Den Brief geben, ihn bitten, unverzüglich zu kommen. In Erfahrung bringen, wann genau er hier sein kann. Ein Gewitter müsste kommen, dachte ich. Und träumte von einem schönen, kalten Regenguss. aus. Wie kann man die Befehle der Herrschaft nur so nachlässig ausführen? Ja, er sagt, ich werde kommen, aber das reicht doch nicht. Still schlief der See. Mit keinem Laut begrüßte er den Flug meiner Sorka, und nur das Piepsen einer jungen Schnepfe brach das Grabesschweigen des reglosen Riesen. Jetzt sofort brauche ich ihn. Unbedingt sofort. Die Vögel hielten sich verborgen, kein Fisch sprang. Still warteten die Heuschrecken und Grillen auf die Abendkühle. Wozu brauchst du ihn denn so dringend? Ich muss ihn sehen. Alexei, ich finde, dein Untersuchungsrichter täte besser daran, wenn er zu Hause wäre. Er ist heute nicht nach Gäste. Aber er ist doch kein Gast. Er wird dich nicht stören, wenn du von der Reise ausruhst. Während des ganzen Ritters sah ich über den See blickend das gegenüberliegende Lehmufer, über dem Weiß der Streifen des blühenden Kirschgartens schimmerte. Oberhalb der Kirschbäume lag mit bunten Tauben übersät die gräfliche Tenne, und diese überragte weiß der kleine Glockenturm der gräflichen Kirche. Da ist er ja. Das ist aber lieb von dir. Du hast dich überhaupt nicht verändert, Sergej. Immer noch derselbe. Derselbe hübsche und starke Kerl. Mein Freund, Graf Kanejew, saß im Schatten weißer Akazien auf einem Flechtklappstuhl am Tisch und trank Tee. Er trug denselben bunten Schlafrock, in dem ich ihn vor 2 Jahren gesehen hatte. Derselbe kleine, magere Körper, wie der Körper des Wachtelkönigs. Beeindruckend, nur der große, nach unten hängende Schnurrbart. Liebster. Wenn du wüsstest, wie ich mich freue, deine ernste Physiognomie zu sehen. In gebührender Entfernung vom Tisch stand ein stämmiges, untersetztes Männlein mit rotem, fetten Nacken und abstehenden Ohren. Das war der Verwalter des Grafen, Urbenin. Neben dem Verwalter stand der einäugige Bauer, der mir den Brief überbracht hatte. Darf ich vorstellen, mein guter Freund Kajetan Kasimirowitsch Psychotsky. Sehr angenehm. Neben dem Grafen saß ein mir unbekannter dicker Mann mit einem großen, kurzgeschorenen Kopf und tiefschwarzen Brauen. Kein russischer Typ. Sehr angenehm, sehr erfreut. Und das ist mein guter alter Freund Sergei Petrovich Sinoviev, der Untersuchungsrichter hier am Ort. Der Lakai Ilja, ein großer, dünner Mann in abgetragener, fleckiger Livree, brachte dem Grafen auf einem Silbertablett ein Gläschen Wodka und ein halbes Glas Wasser. Du hast also immer noch nicht aufgehört mit dem Wodka? Nein, Serjoscha. Dann hör wenigstens auf mit dieser Säufermarotte, die Stirn zu runzeln und den Kopf zu schütteln. Ist doch widerlich. Mit allem werde ich aufhören, Liebster. Die Ärzte haben mir das Trinken verboten. Ich trinke nur noch, weil es ungesund ist, so abrupt aufzuhören. Ich sah auf das kranke, ausgezehrte Gesicht des Grafen, auf das Glas, auf den Lakai in den gelben Gamaschen, sah auf den schwarzbrauigen Polen, der mir irgendwie vom ersten Augenblick an als Spitzbube und Gauner vorgekommen war, auf den einäugigen Bauern, und mir wurde unheimlich schwül. Ich hatte plötzlich Lust, diese Atmosphäre des Schmutzes zu verlassen. Ilja, bring mir auch einen Wodka. Nach den 2 Jahren Enthaltsamkeit wirkte das Glas Wodka auf mich leicht berauschend. Außerdem verspürte ich allmählich die Abendkühle, die Hitze des Tages verdrängte. Ich schlug einen Spaziergang vor. Unter diesem Steinhaufen ruht der Körper eines Tatarenkans, die aus Furcht nach seinem Tode könnten die Feinde mit seiner Asche Spott treiben, verfügt hatte, einen Berg von Steinen über ihm aufzuhäufen. Eine Viertelstunde später schlenderten wir den Berg hinan, der bei uns das steinerne Grab genannt wird. Ah ja. Was ist das für ein Vogel? Der Pole hat es vorgezogen, mit Urbenin unten auf der Straße auf uns zu warten. Wo hast du denn den aufgegabelt? Du wirst bald gut Freund mit ihm sein. Serjoscha, frag jetzt nicht weiter. Wir nahmen die Straße zum Wald. Es wurde merklich dunkler. Aus dem Wald kam ein kleines Mädchen gelaufen. Etwa 5 Jahre alt, mit flachsblondem Köpfchen und einem blauen Kleid. Fang mich doch! Ja, meine Tochter Sascha, darf ich vorstellen. Nach Sascha kam ein Gymnasiast von 15 Jahren aus dem Wald, Grischa, Urbenins Sohn. Hinter ihm bewegte sich still ein roter Fleck. Dieser Fleck fesselte sofort unsere Aufmerksamkeit. Welch wunderbare Erscheinung. Sieh doch mal. Wie reizend. Was ist das für ein Mädchen? Ich warf Urbenin einen Blick zu mit der Frage, was für ein Mädchen das sei, und merkte erst in diesem Augenblick, dass der Verwalter furchtbar betrunken war. Sergej Petrovich, ich flehe Sie an. Halten Sie den Grafen zurück vor weiteren Bemerkungen über dieses Mädchen. Sie ist eine im höchsten Grade würdige Person. Die im höchsten Grade würdige Person erwies sich als ein 19-jähriges Mädchen mit einem hübschen blonden Köpfchen, gütigen blauen Augen und langen Locken. Sie trug ein grellrotes Kleid, halb Kind, halb junge Frau. So ein junges Gesicht. Und so entwickelte Formen. Der Graf hatte schon in frühester Jugend die Fähigkeit verloren, Frauen zu achten. Wer ist das? Die Tochter des Försters Skvossow, Olenka Skvossowa, euer Lord. Das Mädchen in Rot ließ uns vorbei. Ihre Augen sahen irgendwohin zur Seite, doch ich spürte ihre Pupillen auf meinem Gesicht. Wer von beiden ist der Graf? Jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, schlägt gegen meine warmen Fenster böse der Herbstregen und heult irgendwo über mir der Wind. Ich schaue in das dunkle Fenster und gebe mir Mühe, das Bild meiner lieben Olga zu erschaffen. Aber wozu an die Erinnerung dieses jungen, von Sünde freien Wesens rühren? Ein Gewitter, quelle surprise. Also erwischt uns der Regen auf dem Heimweg. Und wie dunkel es geworden ist. Ich habe ja gesagt, kehren wir um. Aber nein, du hast weitergehen müssen. Wir können im Försterhaus warten, bis das Gewitter vorüber ist. Wieso im Försterhaus? Es wird die ganze Nacht regnen. Wollen Sie die ganze Nacht im Försterhaus herumsitzen? Nichts da. Es wird schon wohl nicht die ganze Nacht regnen. Und ich würde gerne auch mit dieser Olga plaudern. Ich habe nichts dagegen. Aber wie können Sie da hineingehen, wenn da drin gar nicht aufgeräumt ist? Aber davon wird unser Haus ja nicht einstürzen. Wir bitten um Verzeihung, dass wir unerlaubt in Ihr hübsches Haus eingedrungen sind. Wir hätten dies natürlich nicht getan, wenn uns das Gewitter nicht ereilt hätte. Schon hat es angefangen zu regnen, sehen Sie? Das Mädchen in Rot trat zu mir ans Fenster. Und in diesem Augenblick beleuchtete uns sekundenschnell ein weißer Lichtschein. Ein Krachen erscholl. Mir war, als habe sich etwas Großes, Schweres vom Himmel losgerissen. Und stürze mit Gepolter auf die Erde herab. Haben Sie Angst vor Gewittern? Ja. Der Blitz hat meine Mutter erschlagen. Sie ging über Land und weinte. Sie hatte ein schweres Leben auf Erden. Da hatte Gott Erbarmen mit ihr und hat sie erschlagen mit seiner Himmelselektrizität. Woher wissen Sie, dass das Elektrizität ist? Ich war auf der Schule. Haben Sie studiert? Ja. Dann werden Sie mich nicht auslachen. Ich möchte gerne so sterben. Ein sehr teures, modernes Kleid anziehen, wie ich es neulich bei der Gutsbesitzerin Säfter gesehen habe, Armreifen an den Händen. Dann auf den höchsten Punkt des steinernen Grabes klettern und mich dort vom Blitz erschlagen lassen, damit alle Leute es sehen. Ein schrecklicher Donnerschlag. Wissen Sie? Und Schluss. Die Equipage ist da, Herr Lord. Sie können fahren, wenn Sie es wünschen. Wie kommt die denn hierher? Ich habe nach ihr geschickt. Der Wagen rollte auf den Hof des gräflichen Guts und hielt an der Freitreppe vor dem Haus. Wir stiegen aus. Ja, nun, auf dass wir gesund bleiben. Nimm dein Glas, Kajetan Kasimirovic. Ich bitte um Entschuldigung, jetzt habe ich etwas ganz und gar nicht Romantisches zu beschreiben. Ja, nun. Und sie tranken einen zweiten. Schluck runter, Lecoq. Es leben die alten Zeiten, ja? Ja. Kaitan. Warum trinken Sie nichts? Er trinkt nichts, nötige ihn nicht. Ja, aber irgendetwas trinken Sie doch wohl. Hören Sie, Kaitan. Warum schweigen Sie die ganze Zeit? Ich hatte noch nicht das Vergnügen, Ihre Stimme zu hören. Wenn ich so viel getrunken hätte wie Sie, würde ich mich mit Ihnen unterhalten. Aber so passen wir nicht zueinander. Wir passen nicht zueinander. Quod erat demonstrandum. Genau das habe ich sagen wollen. Im Salon nebenan stehen herrlich weiche Sofas. Auf ihnen kann man so schön ruhen. Nach Stör mit Meerrettich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Sie können sagen, was Sie wollen. Mich bringt so leicht nichts aus der Fassung. Und wenn ich Sie jetzt ein starkköpfiges Schwein nenne? Mir verschlug es die Sprache, bei dem Gedanken zu Nullen zu sprechen. Was ich brauchte, war ein Saal voller Menschen. Voll glänzender Frauen, tausender von Lichtern. Schwester. Ich hab die so lange nicht gesehen. Oh. Komm mit rüber. Die ganze Truppe ist da. Die da lächelte, war meine Zigeunerin Tina. Aber es ist so hell hier. Wahnsinniger. Es kann jemand hereinkommen. Roska! Roska! Siehst du, da singen sie schon alle. Niemand kommt hier rein. Doch. Zehn Minuten später brachte sie mich in den Saal. Ich entriss Karpow die Balalaika, winkte ab und fing an zu singen. Grauer Himmel, früher Morgen, der See murrt angesichts unserer Exzesse. Ich stehe mitten im Boot und erkläre lauthals mein Bedauern darüber, dass die Wellen nicht so hoch seien wie das steinerne Grab. Folgt ein langer, heißer Tag. Nicht enden wollende Imbisse. 10 Jahre alter Likör, Punsche, Skandale. Ich sehe mich mit Tina im Garten auf der Schaukel. Ich arbeite aus Leibeskräften und weiß selbst nicht, was ich eigentlich will. Dass Tina von der Schaukel fällt oder dass sie hinauf in die Wolken fällt. Daneben mir die kleine Altistin, blond, mit Kinderaugen und sehr schmaler Taille. Tina macht Szenen. Die Zigeunerin rast, gibt mir schließlich eine Ohrfeige. Das Mädchen in Rot steht auf dem steinernen Grab, verschwindet. Kaum, dass sie uns gesehen hat, wie eine Eidechse. Dem Abendessen folgt dieselbe stürmische Nacht. Musik, wilder Gesang und keine Minute Schlaf. Das ist Selbstvernichtung. Zu keiner anderen Zeit hat meine Sorka mich mit solchem Eifer nach Hause getragen, wie am Morgen nach dem zweitägigen Gelage. So schlafen nur Faulenzer und Menschen mit reinem Gewissen. Da sie aber weder das eine noch das andere sind, stünde es ihnen wohl an, mein Freund, ein bisschen früher aufzustehen. Erheben Sie sich! Der See schaukelte still seine schäumenden Wellen und bereitete sich, die aufgehende Sonne widerspiegelnd, auf den Tagesschlaf vor. Der Mann hat seine Frau ermordet. Sind Sie dumm? Gestern Abend kam ein Bauer zu mir, den Sie nicht eben zärtlich mit dem Ruder traktiert haben, Iwan Ossipow. Erinnern Sie sich? Sie haben ihm das Ruder über den Kopf gehauen. Unser in meinem Schlafzimmer auf- und abschreitender, überaus liebenswerter Kreisarzt Pavel Ivanovich Wasnesnjenski. Erinnern Sie sich immer noch nicht? Der ganze Landkreis nennt den Doktor wegen seiner ständig gerunzelten Brauen Runzel. Eine Verletzung, die von einem Schlag herrührt, oberhalb der Stirn, am Haaransatz. So auch ich. Bis auf den Knochen, Väterchen. Im langen, aufgeknöpften Gehrock, der wie an einem Kleiderbügel an ihm hing, ging der Doktor von einer Ecke in die andere. Er sagt, sie wären wütend auf ihn gewesen und hätten ihn gepackt unter Zeugen. Mehr noch, sie hätten gerufen, ich schlage dich tot, Halunke. Pavel Ivanovich ist der einzige Mensch, der seine forschende Hand ins Dickicht meiner Seele stecken darf. Wir beide sind Freunde im besten Sinne dieses Wortes, auch wenn zwischen uns Rechnungen heiklen Charakters offen stehen. Langweilig? Und wenn schon, wegen dieses kleinen Ossipow könnten Sie Ihre Stellung verlieren. Ein Priester der Themis, vor Gericht wegen einer Schlägerei. Es wäre doch ein Skandal. Und zwar wie eine schwarze Katze eine Frau über den Weg gelaufen. Die Tochter des Friedensrichters Kalinin, Nadeschda Nikolaevna. Der Doktor liebte sie, wie nur so schlichte Naturen wie mein lieber Runzel zu lieben imstande sind. Ach ja, kommen Sie morgen nach Tenjevo. Zur Kirmes. Ungeachtet des frühen Morgens stand der Marktlärm schon in der Luft. Das Quietschen der Fuhrwerke, das Wiehern der Pferde, das Muhen der Kühe, das Spiel der Spielzeugtrompeten. Wie viele fröhliche Feiertagsgesichter, wie viele Typen, bunt schillernd in den grellen Farben der Kleider, übergossen vom Licht der Morgensonne. Das Volk wogte in dichtem Strom zur Kirche und von der Kirche zurück. Ich liebe Sie, mein Freund. Sie sind ein prächtiger, ein guter Mensch. Aber Ihrem kranken Hirn gibt es ein kleines Stück. Es ragt wie ein Nagel hervor, das, verzeihen Sie, jeder Gemeinheit fähig ist. Ergebensten Dank. Meine Hypothese, wonach Sie ein Psychopath sind, habe ich Ihnen bereits dargelegt. Möchten Sie nicht auch den Beweis hören? Aber wären Sie nicht böse, mein Lieber. Betrachten wir Ihre Psyche leidenschaftslos wie eine Leber oder einen Magen. Schön. Seien wir objektiv. Sehr gut. Beginnen wir doch mit Ihrem Verhältnis zu den Kalinins. Sie hätten bei Kalinin nie verkehren dürfen, hätten Sie ihm nicht sofort nach Ihrer Ankunft in unserem gottgefälligen Kreise Ihre Aufwartung gemacht. Erinnern Sie sich? Sie lernten Nadeschda Nikolajewna kennen und waren von da an fast jeden Tag beim Friedensrichter. Sie wurden verwöhnt, wo es nur möglich war. Vom Vater, der Mutter, den jüngeren Schwestern. Sie scheinen das alles zu begreifen und beantworten Anhänglichkeit mit Anhänglichkeit. Und schließlich ist ihnen die Liebe, die sie in Nadjenka erweckt haben, kein Geheimnis. Oder etwa nicht. Und, mein Freund, vor einem Jahr stellen sie auf einmal, wie aus heiterem Himmel, ihre Besuche ein. Man wartet auf sie. Eine Woche, einen Monat, wartet bis heute. Aber sie lassen sich nicht blicken. Man schreibt ihnen. Sie antworten nicht. Schließlich grüßen sie nicht einmal mehr. Ich habe meine Besuche eingestellt und bin unter die Psychopathen gefallen. Ach, was sind Sie doch naiv, Runzel. Angenommen, verborgene Gründe hätten Sie veranlasst, sich so abrupt abzuwenden. Aber wie erklären Sie Ihr weiteres Verhalten? Zum Beispiel? Zum Beispiel erscheinen Sie einmal in der Zemstwo-Verwaltung und auf die Frage des Vorsitzenden, weshalb man Sie bei den Kalinins nicht mehr antreffe, sagten Sie, ich fürchte, man will mich verheiraten. Auf Ihre Worte hört man Gelächter und anzügliche Witze zum Thema Männerfang. Irgendein Schuft, der Ihren Satz aufschnappt, geht zu den Kalinins und hinterbringt ihn Nadjenka. Wozu eine solche Beleidigung? Wofür? Dafür, dass dieses gute Mädchen Sie liebt. Hier schreien Sie nicht so, Runzel. Die Leute schauen schon rüber. Ich war so oft bei den Kalinins, weil ich mich für Nadjenka interessiert habe. Vielleicht hätte ich sie geheiratet, aber als ich erfuhr, dass Sie, Doktor, vor mir unter die Prätendenten Ihres Herzens gefallen war, als ich erfuhr, dass sie Ihnen nicht gleichgültig war, habe ich beschlossen zu verschwinden. Es wäre doch grausam gewesen, einem guten Kerl wie Ihnen ins Gehege zu kommen. Merci für die Aufmerksamkeit. Aber der Umstand, dass ich ein netter Kerl bin, hat Sie nicht gehindert, Nadjenka bei einem Ihrer letzten Besuche in der Laube einen Heiratsantrag zu machen, der dem netten Kerl übel bekommen würde, wenn er sie heiraten wollte. Nehmen Sie mich mit! Die Sonne stand schon im Mittag, als mich Olga auf der Straße von Tenjevo mit ihrem Bankwagen einholte. Ich setzte mich neben sie. Ein bis zwei Minuten sahen wir einander schweigend an. Wirklich, wie hübsch sie ist, dachte ich. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen beiden, Nadjenka und ihr, ich würde sie nehmen. Sie können sich nicht vorstellen, was für Scherereien. Heute bin ich eine Stunde lang über den Markt gegangen und morgen muss ich zum Einkaufen in die Stadt. Zu Olgas Füßen lagen zwei Ballen Leinen und einige Bündel. Und dann die Nähereien. Hören Sie, kennen Sie nicht zufällig so Frauen, bei denen ich nähen lassen könnte? Nein, ich glaube nicht. Wozu die Näherei? Ihre Familie ist doch nicht so groß. Eins, zwei, oder habe ich mich verzählt? Seid ihr Männer doch komisch. Und ahnungslos. Wenn ihr selber heiratet, werdet ihr böse, wenn die Frau nach der Trauung wie ein Aschenputtel zu euch kommt. Ich weiß ja, Piotr Jegoritsch leidet keine Not, aber es wäre trotzdem peinlich, wenn ich nicht gleich zu Anfang als Hausfrau auftreten würde. Ja, aber was hat denn Piotr Jegoritsch damit zu tun? Hm? Er lacht mich aus. Sonst wüsste er wirklich nichts. Mein Fräulein, Sie sprechen in Rätseln. Haben Sie es denn wirklich nicht gehört? Ich heirate Piotr Jegoritsch. Heiraten? Welchen Piotr Jegoritsch? Oh mein Gott. Na, Obenin. Sie heiraten? Obenin? Oh, Sie scherzen. Das ist ganz und gar kein Scherz. Ich wüsste nicht, was daran so scherzhaft sein soll. Sie heiraten? Obenin? Wenn das kein Scherz ist, was ist es dann? Aber wieso denn Scherz? Ich wüsste nicht, was daran so erstaunlich und merkwürdig sein soll. Es war ein wenig alt, aber dafür liebt er mich doch. Auf seine Liebe ist Verlass. Es geht nicht um verlässliche Liebe, sondern um das Glück. Ich werde mit ihm glücklich werden. Er hat Gott sei Dank Vermögen und ist adeliger. Ich bin natürlich nicht in ihn verliebt. Aber ist man denn nur glücklich, wenn man aus Liebe heiratet? Ich kenne diese Liebesehen. Die Neuigkeit, die Olga mir mitgeteilt hatte, regte mich dermaßen auf, dass ich nicht einmal bemerkte, wie unser Bankwagen an meinem Dörfchen vorbeifuhr, wie er auf dem gräflichen Hof einfuhr und vor dem Seitenflügel des Verwalters anhielt. Ja, ja. Stell dir vor, er heiratet. Was sagst du nun? Sag die ganze Zeit keinen einzigen Ton und auf einmal da. Frisst. Und weißt du, wen er heiratet? Setzen Sie sich, essen Sie mit uns, Piotr Jegoritsch. Urbenin setzte sich vorsichtig, ehrfürchtig und ließ sich Suppe auftragen. Ich schenkte ihm ein Glas Wodka ein. Ich trinke nicht. Nicht doch, Sie trinken mehr als unser eins. Ich habe getrunken, aber jetzt trinke ich nicht mehr. Ich kann jetzt nicht trinken. Na, auf diese Freude trinken Sie wenigstens das hier. Das, meinetwegen. Rubeni trank das Glas Jerez. Ich schenkte ihm nach. Er trank auch dieses zweite Glas und wurde, ohne es zu bemerken, berauscht. Euer Erlaucht. Und Sie, Sergei Petrowitsch, Gott weiß, wie sehr ich Sie beide liebe. Verzeihen Sie meine dummen Ratschläge, aber ich will doch nur Ihr Glück. Warum heiraten Sie nicht? Das Familienleben ist ein hohes Gut. Es ist eines jeden Pflicht. Ja, einverstanden. Und Sie erfüllen diese Pflicht bereits zum zweiten Mal. Ja, zum zweiten Mal. Ich liebe das Familienleben aus Prinzip. Junggeselle oder Witwe zu sein, ist für mich nur ein halbes Leben. Meine Herren, das Eheleben ist eine große Sache. Natürlich. Besonders, wenn der Mann beinahe dreimal so alt ist wie die Frau. Rubenin errötete. Die Hand, die den Löffel Suppe zum Mund führte, erbebte. Die Suppe floss in den Teller zurück. Ich verstehe, was Sie sagen wollen, Sergei Petrowitsch. Aber wenn man jeden Augenblick spürt, man ist glücklich, wenn man sein Alter, seine Hässlichkeit vergisst, alles vergisst, Homusum! Sergei Petrowitsch! Rubinin stand auf, wischte sich das Gesicht mit der Serviette trocken und setzte sich wieder. Einen Augenblick später schluchzte er los wie ein kleiner Junge. Es ist nichts. Nichts. Machen Sie sich keine Sorgen. Mir hat sich das Herz zusammengekrampft bei Ihren Worten. Wie von einer Vorahnung. Aber es ist nichts, nein, nichts. Auf dem tiefsten Grunde meines Herzens sitzt ein kleiner Teufel, der mir beharrlich, hartnäckig einzuflüstern versucht, wenn die Ehe zwischen Olga und dem ungeschlachten Urbene in Sünde sei, dann sei auch ich an dieser Sünde mitschuldig. Als hätte ich dieses dumme, junge Ding bewahren können. Vor einem von mir verkannten Risiko und unbestreitbaren Fehler. Weiß, flüstert der kleine Teufel. Das musst du besser wissen. Noch nie im Leben habe ich einen so widerwärtigen Seelenzustand erlebt, von dem ich mich durch keine Kraftanstrengung freimachen kann wie jetzt, da ich hinter Olga stehe und die Pflichten des Brautführers erfülle. Es ist kein Mitleid, flüstert der kleine Teufel. Es ist Eifersucht. Vom Trauungspult bis zur Altartür stehen in zwei Reihen die Repräsentantinnen unseres Kreisblumengartens. Die Damen sind herausgeputzt, als würde der Graf persönlich heiraten und lauter Aristokratinnen. Olga müsste froh sein. Ihr Bräutigam ist adliger und besitzt im Nachbarkreis ein verpfändetes Gut. Sogar ihr Brautführer kann ihren Stolz nur kitzeln. Aber Olga ist nicht froh. Sie ist bleich wie das Leinen, das sie neulich vom Markt von Tenjewo nach Hause brachte. Die Hand, in der sie die Kerze hält, zittert leise. Manchmal bebt ihr Kind. Rubenin in einem neuen Frack, aber frisiert wie die Orthodoxen im Jahre 1812. Er ist rot angelaufen, wie gewöhnlich und ernst. Seine Augen beten und die Kreuzzeichen, die er nach jedem Herr erbarme dich schlägt, sind nicht einfach mechanisch. Hinter mir stehen Urbenins Kinder aus erster Ehe. Der Gymnasiast Grisha, die blondgelockte Sascha. Sie schauen auf das rote Genick des Vaters und ihre Gesichter bilden Fragezeichen. Sicher hätten sie mit Nein geantwortet, hätte ihr Vater sie um Erlaubnis gebeten, zu heiraten. Wer hätte denken können, dass sich diese junge Schönheit in einen alten Mann wie mich verlieben würde? Unfasslich, seid ihr Frauenherz. Eine Stunde später saßen wir alle an langen Tafeln beim Essen. Ich hasste diese Menge, die mit eitler Neugierde den dahinfaulenden Reichtum des Grafen Karnejew beäugte. Schnappt ein alter Mann der Jugend solch eine Fee vor der Nase. Wo habt ihr eure Augen gehabt? Nein, das ist nicht mehr die Jugend von früher. Nur ein Bettler im Geiste konnte auf jeder erkrauten Marmorplatte, auf jedem Bild, in jedem dunklen Winkel des gräflichen Gartens Schweiß, Tränen und Schwielen jener Menschen übersehen, deren Kinder heute in den kümmerlichen Hütten des gräflichen Dorfes hausten. Meine Gefühle für Sie, euer Erlaucht, sind bekannt. Am heutigen Tag haben Sie so viel für mich getan, dass meine Liebe zu Ihnen einfach wie Staub erscheint. So feiern Ihre Hochzeiten nur Grafen und Bankiers. Diese Eleganz, die Versammlung berühmter Gäste. Ach, was soll ich sagen? Glauben Sie mir, euer Erlaucht, ich werde Sie im Leben nicht vergessen. So wie ich diesen schönsten und glücklichsten Tag meines Lebens nie vergessen werde. Und so weiter. Je betrunkener Urbelin sich als den glücklichsten unter den Sterblichen ausgab, desto unglücklicher wurde das hübsche Gesichtchen der kleinen Olga. Was sind Sie heute so sauer? Aha, Pjotr Jegorytsch, Sie sind schuld. Erlauben Sie, wir müssen Ihre Frau aufheitern. Herrschaften, ich verlange einen Kuss. Ja, nicht für mich natürlich, sondern... Na, Sie sollen sich küssen. Ja, sollen sich küssen. Ja, ja, küsst euch. Ja. Olga, durch das Geschrei der Gäste gezwungen, erhob sich leicht von ihrem Stuhl und bot Urbanen ihre leblosen Lippen. Der küsste sie. Sie presste die Lippen zusammen und sah mich an. Errötete plötzlich, griff nach dem Taschentuch. Was gehst du mich schon an, dachte ich, ließ aber die ganze Zeit kein Auge von ihr. Wohl war die Schamröte schnell aus ihrem Gesicht gewichen, aber dafür stürzten ihr die Tränen aus den Augen. Das Taschentuch vor das Gesicht gepresst, erhob sie sich und lief aus dem Esszimmer. Meine Herrschaften, ich erteile dem Bräutigam einen strengen Verweis. Er hat seiner Braut das Küssen nicht beigebracht. Das ist doch nicht die Möglichkeit, Madame. Die Braut ist weggelaufen und mein Wein sauer geworden. Ich muss sie suchen gehen und hierher zurückbringen. Der Brautführer geht, seines Amtes zu walten. Ich schaute in sämtliche Büsche, Pavillons und Alleen. Auf einmal vernahm ich merkwürdige Geräusche. Was habe ich getan? Die Geräusche kamen aus einer Grotte. Warum habe ich ihn geheiratet? Wo habe ich meine Augen gehabt? Wo meinen Kopf? Ja, Olga. Dieser Irrschritt ist schwer zu erklären. Ich habe es erst heute begriffen. Heute. Warum nicht gestern? Jetzt ist alles unwiderruflich, alles verloren, alles. Alles. Ich hätte einen Menschen heiraten können, den ich liebe, der mich liebt. Wen, Olga? Sie. Aber ich hatte es ja so eilig, dumm war ich. Sie sind klug, vornehm, jung, sind reich. Aber ich meinte, sie wären für mich unerreichbar. Jetzt trocknen wir unsere Tränchen und kommen mit. Die Leute warten. Schluss mit dem Weinen. Schluss jetzt, Mädchen. Du hast eine Dummheit begangen und musst jetzt dafür bezahlen. Du bist selber schuld. Na jetzt, hör auf jetzt. Beruhige dich. Du liebst mich doch, nicht wahr? Du bist so groß, so schön. Du liebst mich doch. Wir müssen gehen, Liebes. Zu meinem großen Entsetzen bemerke ich, dass ich sie auf die Stirn küsse, sie um die Taille fasse, dass sie mich verbrennt mit ihrem heißen Atem und mir am Hals hängt. Als ich sie 5 Minuten später auf meinen Armen aus der Grotte hinaustrug, sah ich beinahe auf der Schwelle Pschichotski. Bravo. Er stand da, sah mich verschlagen an und applaudierte geräuschlos. Und drin sitzt mein Mann und wartet auf mich. Na und? Selbst wenn ein Krokodil wäre, ein schrecklicher Drachen, ich habe keine Angst. Ich liebe dich und mehr will ich nicht wissen. Ich nahm Olga am Arm und ging zum Haus. Wir fahren augenblicklich zu mir, Olga. Jetzt, sofort. Wie? Was hast du gesagt? Ja, fahren wir unverzüglich zu mir. Je eher, desto besser. Aber das ist irgendwie merkwürdig. Hast du Angst vor dem Skandal, Mädchen? Ich drückte das Mädchen in Rot, das faktisch jetzt meine Frau war, an mich. Du Liebes, mein Schatz, dieser Schritt ist kühn. Vielleicht vermasselt er mir die Karriere, aber Liebste, es ist beschlossen. Du wirst meine Frau. Ich werde dich glücklich machen, dich behüten wie meinen Augapfel, solange ich lebe. Du sagst, zu dir gehen. Ich verstehe nicht ganz. Weißt du denn nicht, was er sagen wird? Was kümmert dich, was er sagt? Was mich das kümmert? Nein, Sajoscha, sprich nicht weiter. Du liebst mich. Und mehr brauche ich nicht. Mit deiner Liebe kann ich auch in der Hölle leben. Ja, aber wie willst du das machen, Dummchen? Ich werde hier wohnen und du kommst mich jeden Tag besuchen. Nein, unmöglich, Olga. Ich liebe dich so, dass ich zieh das aus und wir fahren. Aber das geht alles so schnell bei dir. Du hast es eilig, als ob es irgendwo brennt. Gleich nach der Hochzeit weglaufen. Was sollen denn die Leute sagen? In Olgas Gesicht lag so viel Verwunderung und Unverständnis, dass ich abwinkte und die Lösung ihrer Lebensfrage auf das nächste Mal verschob. Bravo. Meine Herrschaften, ich bringe Ihnen die Ausreißerin zurück. Nur unter Mühen habe ich sie gefunden. Ich bin ganz erschöpft. Ich komme in den Garten und sie ruht die Allee entlang zu spazieren. Warum sind Sie hier, frage ich. Ach ja, sagt sie, da drin ist es so heiß. Olga blickte mich an, die Gäste, ihren Mann und brach in Gelächter aus. Komisch bin ich. Ich lache und weiß selber nicht, worüber. Graf, lachen Sie. In ihrem Gesicht las ich den Wunsch der gesamten Tafel, ihr unvermutet eingetretenes Glück mitzuteilen. Und da sie es mit Worten nicht konnte, legte sie es in ihr Lachen. Sergei Petrovich, warten Sie! Als ich durch den Garten zur Gesindeküche ging, wo ich Bescheid sagen wollte, mir mein Pferd zu satteln, wurde ich aufgehalten. Sie haben es irgendwohin eilig, aber wenn es nicht gar so eilig ist, darf ich Sie eine Minute aufhalten. Mir entgegen kam Nadja Kalinina. Sie war ebenfalls auf Urbenins Hochzeit gewesen. Sie, Sergei Petrovich, Sie haben sich heute die ganze Zeit Mühe gegeben, mich zu übersehen, und ich hatte eben heute beschlossen, mit Ihnen zu sprechen. Ich bin stolz und eitel. Es fällt mir schwer, mich aufzudrängen. Aber einmal im Leben darf man seinen Stolz opfern. Was meinen Sie? Ich habe beschlossen, Sie heute zu fragen. Es ist eine demütigende, bedrückende Frage für mich. Ich weiß nicht, wie ich es ertrage. Aber antworten Sie, ohne mich anzusehen. Haben Sie nicht Mitleid mit mir, Sergei Petrovich? Ihr Gesicht war blass. Die Oberlippe zuckte und verzog sich. Sergei Petrovich, ich habe immer den Eindruck, Sie seien mir fremd geworden. Durch ein Missverständnis, eine Laune. Ich habe den Eindruck, wenn wir uns aussprechen, würde alles wie früher werden. Wenn ich diesen Eindruck nicht hätte, so hätte ich nicht den Mut, Ihnen die Frage zu stellen, die Sie gleich hören werden. Sergei Petrovich, ich bin unglücklich. Wenn jemand zuhörte, könnte er denken, ich drängte mich auf wie Puschkins Tatjana. Als Nadja mir das Gesicht zuwandte, um ihre Frage zu stellen, erschrak ich. Ihre Blässe war schreckenerregend. Darf ich hoffen? Darf ich hoffen? Ich ließ Nadja stehen. 3 Tage lang wanderte ich in meinem Zimmer auf und ab, krank vor Mitleid mit Olga und zugleich entsetzt bei dem Gedanken, sie könnte meinen Antrag, den ich ihr im Augenblick der Verliebtheit gemacht hatte, annehmen und bei mir zu Hause auftauchen. Ein reicher Mann mit großem Gehalt und wohnt so einfach. Ich hatte sie an ihrem heißen Atem erkannt, an der Art, wie sie mir um den Hals hing, sogar an ihrem Geruch. Wie schön du heute bist. Welcher guter Genius hat dich in meine Bärenhöhle getrieben? Olga trug ein blaues Seidenkleid. Es hatte Urbenin wahrscheinlich ein Viertel seines Jahresgehalts gekostet. Sajoscha, du zerdrückst mir mein Kleid. Lass mich runter. Ich komme nur auf einen Sprung, Liebster. Zu Hause habe ich allen gesagt, ich führe zur Akasha, der Wäscherin des Grafen. Lass mich runter, Liebster, ist doch peinlich. Du bist so hübsch. Hör zu. Sajoscha, sagst du mir die Wahrheit, wenn ich dich was frage? Die Wahrheit, natürlich. Hättest du mich geheiratet, wenn ich Pjotr Jegoritsch nicht genommen hätte? Wahrscheinlich nicht, wollte ich schon sagen. Natürlich. Sajoscha, ich habe die ganze Nacht geweint. Er ist da, liegt neben mir. Und ich denke nur an dich. Kann nicht schlafen. Ich habe sogar weglaufen wollen, mitten in der Nacht. Ich zog Olga zu mir heran. Der Mann hat seine Frau ermordet! Das ist der Papagei, Liebling. Beruhige dich. Eben bin ich Olga begegnet, mein Lieber. Eine wundervolle Frau. Ich muss dir sagen, dass sie mir zu gefallen beginnt. Noch hatte ich nach Olgas Besuch keinen klaren Gedanken fassen können, als mich bereits ein neuer Gast beehrte. Verteufelt hübsch ist sie. Ich denke, ich werde ihr ein wenig nachstellen. Von Verheirateten lässt man die Finger. Ach, was? Pjotr Jegoritsch, die Frau auszuspannen, ist keine Sünde. Sie ist nichts für ihn. Und eher wie ein Hund. Selber nicht fressen und andere nicht ranlassen. Weißt du, wer mir noch gefällt unter den Einheimischen? Nadjenka, die Tochter dieses Dummkopfs Kalinin. Eine feurige, dunkle, blass. Weißt du? Mit solchen Augen. Am Abend, als der Graf weggefahren war, hatte ich einen dritten Gast. Dr. Pavel Ivanovich. Er kam, um mir mitzuteilen, Nadeschda Nikolajewna sei erkrankt und sie habe ihm endgültig einen Korb gegeben. Der arme Kerl war traurig und glich einem nassen Huhn. Noch so ein Ritt. Und ich schwöre dir bei der Asche meiner Ahnen, ich reiße dieser Blume die Blütenblätter ab. Aber abgerissen hast du sie hier noch nicht. Vorüber war der poetische Mai. Noch nicht, aber fast. Verblüht waren Flieder und Tulpen und mit ihnen verblüht sollte auch die Begeisterung der Liebe, die uns trotz ihrer verbrecherischen und quälerischen Natur unauslöschliche Augenblicke bescherte. Ach ja, sag mir, Liebster, stimmt, was die Leute sagen, dass du, naja, böse Absichten hast auf Nadja Kalinina? Und es gibt Augenblicke, für die man Monate und Jahre hergeben kann. Mit ihr bin ich erst im Stadium des Blickaustauschs. Ich lese so gern in ihren schwarzen, traurigen Augen, mein Lieber. In ihnen steht etwas geschrieben, das ist nicht in Worte zu fassen. Er schlägt mich! Er schlägt mich! Spät am Abend saßen wir im Mosaiksalon und tranken. Was ist das für ein Lärm? Zu uns ins Zimmer stürzte Olga. Sie war weiß wie Schnee und zitterte wie eine hart angerissene Saite, die Haare aufgelöst, die Pupillen geweitet. Sie atmete schwer und zerdrückte zwischen den Fingern die Miederfalten ihres nächsten Schiefs. Er schlägt mich! Mein Mann, ich kann mit ihm nicht leben, ich bin weggelaufen. Das ist empörend. Welches Recht hat er dazu? Wegen nichts und wieder nichts. Ich ziehe mein Taschentuch hervor und da fällt auch der Brief aus der Tasche, den Sie mir gestern geschickt hatten. Er sprang auf, las ihn und schlug los. Er packt mich am Arm, drückt zu. Sehen Sie? Ich habe jetzt noch rote Flecken am Arm. Der Graf wanderte im Zimmer auf und ab und begann, irgendwelchen Blödsinn von sich zu geben, der in nüchterne Sprache übersetzt hätte überschrieben werden müssen mit »Die Lage der Frau in Russland«. Das ist die Barbarei. Neuseeland ist das. Glaubt dieser Bauer vielleicht, dass auf seiner Beerdigung auf seine Frau abgeschlachtet wird? Was für einen Fehler habe ich begangen? Was für einen Fehler? Wer den Friedfertigen gespielt hat, als er um mich anhielt? Ich dachte, er wäre ein Engel in Menschengestalt. Sie wollten wohl, dass er sich freut über den Brief, der Ihnen aus der Tasche gefallen ist. Sie wollten wohl, dass er darüber lacht. Lassen wir das. Wie dem auch sei, seine Handlungsweise ist niederträchtig. So geht man nicht mit Frauen um. Ich werde ihn zum Duell fordern. Ich werde ihn in den Schmutz treten. Jetzt endlich werde ich ihm die Ohrfeige geben. Noch morgen. Während der Graf seinen Zorn ausgoss und Olga sich die Tränen abwischte, trug der Diener gebratenes Rebhuhn auf. Wissen Sie, ich will hier eine Liebhaberaufführung veranstalten. Wir geben ein Stück mit guten Frauenrollen. Nun, was meinen Sie? Indessen schritt die Zeit voran. Es schlug 12. Olga musste endlich gehen, aber es schlug 12, schlug 1. Und sie saß da und unterhielt sich mit dem Grafen. Es ist Schlafenszeit. Ich gehe. Gestatten Sie, dass ich Sie begleite, Olga Nikolajewna? Wo soll ich denn hin? Tja, das sind so Sachen. Es schlug 12. Hör zu, Serjoscha. Die Sache ist die. Sie bleibt bei mir. Du musst entschuldigen, dass ich dich rauswerfe, aber du wirst meine Ungeduld verstehen. In Ordnung. Ich gehe. Soll ich gehen? Ja? Mit einer kaum merklichen Bewegung ihrer langen schwarzen Wimpern antwortete sie. Ja. Der See brodelte zornig und schien erbost darüber, dass ich, ein Sünder, die Frechheit besaß, seine strenge Ruhe zu stören. Es war, als brüllte ein unsichtbares Ungeheuer, als brüllte die Finsternis, die mich umgab. Was, wenn ich auf der Stelle umkehre und sie beide vernichte? Früher hatte ich käufliche Frauen gekannt, hatte sie gekauft, studiert, Toleranz gepredigt, Nachsicht geübt. Ich war überzeugt, man könne nicht den Goldstücken die Schuld geben, die Kraft der Umstände in den Schmutz fallen. Urbenin ist so ein Tagedieb. Ich weiß alles über seine diebischen Machenschaften. Er hat gestohlen, was nicht nied- und nagelfest war. Aber was ich früher nicht gewusst hatte, war, dass sich die Goldstücke im Schmutz auflösen und mit ihm zu einer einzigen Masse verbinden können. Keine Sorge, ich beschuldige niemanden ohne Grund. Olga hat mir alles über ihn erzählt. Sie hat mit eigenen Augen gesehen, wie er ganze Fuhren geschlachteter Hühner und Gänse in die Stadt schickte. Mhm. Nicht genug damit. Sie hat auch gesehen, wie er Mehl, Hirse und Speck dorthin abtransportierte. Dann, sie hat bei ihm im Schrank einen Packen Geld gesehen. Auf ihre Frage, wem dieses Geld gehöre und wo er es her habe, hat er sie gebeten, nicht auszuplaudern, dass er es habe. Mein Lieber, du weißt, er ist arm wie eine Kirchenmaus. Herr. Ja. Also, erklär mir, woher hat er dieses Geld? Dem Grafen gegenüber für Urbenin einzutreten, war sinnlos. Meine Verbindung mit Olga hat damit nichts zu tun. Heute habe ich ihm das restliche Gehalt auszahlen lassen und ihn gebeten, den Platz für einen anderen freizumachen. Meine Geduld ist am Ende! 5 Tage später hörte ich, Urbenin sei mit seinem Sohn, dem Gymnasiasten, und seiner Tochter in die Stadt übersiedelt. Man erzählte mir, er sei unterwegs besinnungslos betrunken gewesen und 2-mal vom Wagen gefallen. Der Gymnasiast und Sascha hätten die ganze Fahrt über geweint. Ich quäle mich zu Tode mit dieser Olga. Heute Morgen hat sie sich über mich geärgert und damit gedroht, sich zu ertränken, ist weggelaufen. Und wie du siehst, bis jetzt noch nicht wieder da. An einem der gräflichen Pferdeställe hatten Diebe einige wertvolle Sättel gestohlen. Die Sache war dem Untersuchungsrichter, das heißt mir, gemeldet worden, also musste ich hinreiten. Ich weiß, sie wird sich nicht ertränken. Aber miserabel ist es trotzdem. Ja. Gestern hat sie den ganzen Tag herumgeheult und mit Geschirr um sich geworfen. Vorgestern hat sie sich an Schokolade überfressen. Ich setzte mich mit dem Grafen zum Essen. Eine lasterhafte Frau. Ist wie ein Schwein. Mhm. Wenn man sie an den Tisch setzt, legt sie gleich die Füße darauf. Ich möchte etwas Stilles. Beständiges. Wie Nadjenka Kalinina. Weißt du? Mhm. Wunderbares Mädchen. Nach dem Essen, als ich im Garten spazieren ging, begegnete ich der Ertrunkenen. Ich liebe dich. Ich hatte solche Sehnsucht nach dir. Ich wäre gestorben, wenn du nicht gekommen wärst. Ich umarmte sie und führte sie zu dem Pavillon. 10 Minuten später, als ich mich von ihr trennte, zog ich einen 25-Rubelschein aus der Tasche und hielt ihn ihr hin. Was soll das? Das zahle ich dir für deine Liebe heute. Nimm schon. Wenn du von anderen Geld nimmst, warum dann nicht von mir? Was für eine schreckliche Frau. Schrecklich. Es war ein schöner Augusttag. Sie ist genauso böse wie hübsch. Die Sonne brannte wie im Sommer. Der blaue Himmel lockte liebevoll ins Weite, aber in der Luft lag bereits ein Vorgefühl von Herbst. Die gedunkelten Felder blickten wehmütig und traurig. Und wissen Sie, wie es Ihrem Mann geht? Wir kehrten von der Jagd zurück, zu der wir in aller Herrgottsfrühe aufgebrochen waren. Ich fuhr in einem leichten Charabanc. Neben mir saß Nadjenka Kalinina. Er lebt in schrecklicher Armut. Nichts zu essen, kein Geld, die Miete zu bezahlen. Die arme Sascha sitzt ganze Tage ohne einen Bissen. Papa hat das dem Grafen alles geschildert. Vor und hinter uns rollten Equipagen aller Art. Zu beiden Seiten sprengten Reiter und Amazonen einher. Graf Kanejew in einem grünen Jägeranzug wurde von seinem Rappen unbarmherzig gebeutelt. An seiner Seite baumelte eine Jagdtasche, in der eine angeschossene Schnepfe zappelte. Waren Sie nicht noch vor kurzem Brautführer auf Ihrer Hochzeit? Noch kein Paar Schuhe hat sie seitdem abgetragen. Zierde der ganzen Kavalkade war Olga Urbenina. Fast möchte man nicht glauben an diese rasche Metamorphose. Auf einem Rappen als schwarze Amazone gekleidet, eine weiße Feder am Hut, besaß sie keinerlei Ähnlichkeit mehr mit jenem Mädchen in Rot, das uns einige Monate zuvor im Wald begegnet war. Der Graf will mich davon jagen, hatte sie am Morgen unter lautem Lachen zu mir gesagt. Woher hatte dieses Kleinbürgermädchen aus dem Walde diese Kühnheit? Wo hatte sie gelernt, sich so graziös im Sattel zu wiegen und mit gebieterischen Gesten Eindruck zu machen? Nadeschda Nikolajewna, ich habe Ihnen, ohne es zu wollen, nicht wenig Böses angetan. Wenn ich Ihnen jetzt eine Frage stelle, so vermuten Sie dahinter keine müßige Neugierde. Sagen Sie mir, meine Liebe, warum erlauben Sie diesen Pygmäen von Grafen, sich Ihnen zu nähern? Warum geben Sie den Klatschmäulern Anlass, Ihren Namen neben den Seiten zu setzen? Was sagen Sie denn? Sie sagen, Ihr Herr Papa und Sie wollten sich den Grafen einfangen und der Graf werde Ihnen am Ende eine lange Nase drehen. Sie als Erster sollten wissen, dass ich ihn nicht in meine Nähe ließe, wenn ich von seinen ehrlichen Absichten nicht überzeugt wäre. Und was versprechen Sie sich von seinen ehrlichen Absichten? Was wollen Sie wissen? Die Klatschmäuler haben recht. Ich will ihn heiraten. Machen Sie kein so erstauntes Gesicht und lächeln Sie nicht. Wenn dieser Mann mich zur Frau nimmt, so habe ich immerhin eine Lebensaufgabe. Ich werde einen besseren Menschen aus ihm machen, ihm das Trinken abgewöhnen, ihm beibringen zu arbeiten. Sie werden sein riesiges Vermögen zusammenhalten, gute Werke tun. Sie werden Mutter werden und seine Kinder erziehen. Ja, eine große Aufgabe. Lassen wir dieses Gespräch. Noch eine unbescheidene Frage. Erwarten Sie, dass er Ihnen einen Antrag macht? Ja. Dem Brief nachzuurteilen, den ich heute von ihm erhielt, entscheidet sich mein Schicksal am Abend. Heute Abend. Von meiner Antwort schreibt, der hängt das Glück seines Lebens ab. Rast! Wir lagerten auf einer kleinen Waldwiese. Den essbaren Genüssen gegenüber, die auf Teppichen vor uns ausgebreitet lagen, blieben nur zwei teilnahmslos. Olga und Nadjenka Kalinina. Olga Nikolajewna, warum setzen Sie sich nicht? Olga stand abseits und blickte, den Ellenbogen auf das Heck eines Wagens gestützt, regungslos und stumm auf die Jagdtasche, die der Graf zu Boden geworfen hatte. In der Tasche zappelte immer noch die angeschossene Schnepfe. Olga verfolgte die Bewegungen des unglücklichen Vogels, als warte sie auf seinen Tod. Andere quälen sich. Warum soll sie sich nicht quälen? Wer quält sich denn sonst noch? Oh, lass mich in Ruhe. Ich bin heute nicht zu Gesprächen aufgelegt, weder mit dir noch mit deinem Dummkopf, dem Grafen. Geh weg. Lass mich. Was für eine Veränderung. Was hast du denn, mein Liebling? Ich hob die Jagdtasche auf und gab mir Schnepfe den Rest. In diesem Ton spricht man mit lasterhaften und käuflichen Frauen. Du hältst mich für so eine. Dann geh doch hin zu deinen Heiligen. Ich bin hier die Schlechteste, gemeinste von allen. Und du? Als du mit dieser tugendhaften Nadjenka im Wagen fuhrst, hattest Angst, mich anzuschauen. Also geh doch hin zu ihnen. Was stehst du denn hier noch rum? Geh! Ja, du bist lasterhaft und käuflich. Ja. Ich weiß noch, wie du mir das verdammte Geld hingehalten hast. Ich habe damals nicht gewusst, was es bedeuten sollte. Heute weiß ich es. Wer? Welcher Stein hätte da gleichgültig bleiben können? Vor mir stand eine Schönheit, die ein unbarmherziges Geschick in den Schmutz gestoßen hatte. Weder Jugend noch Schönheit noch Grazie waren davon verschont geblieben. Ich weiß nicht, was Olga von mir zu hören bekommen hätte, wenn sie mir nicht den Rücken zugedreht hätte und weggegangen wäre. Sie ging still auf die Bäume zu und war alsbald im Wald verschwunden. Mir war, als habe sie geweint. Seriosha. Auf einen Augenblick. Der Waldwiese, auf der wir saßen, näherte sich vom gräflichen Gut kommend eine Kalesche. Mein Lieber, ich flehe dich an. Als Freund, als Besten unter den Menschen. Es gibt da ein Unglück in meinem Leben. Ein solches Unglück, dass ich es gar nicht sagen kann. Du wirst alles erfahren, aber jetzt bitte keine Fragen. Hilf mir. Unterdessen war die Kalesche immer näher gekommen. Schließlich hielt sie und das dumme Geheimnis des Grafen wurde zum Allgemeingut des ganzen Kreises. wie viele ihr seid. Also, es ist lustig. Guten Tag, Alexis. Der Geruch der abendlichen Feuchtigkeit und des verschütteten Cognacs wich einem penetranten Parfumgeruch. Der Kalesche entstieg keuchend und lächelnd Pschechrotzki. Ihm folgte mit geschicktem Sprung eine große, gut gebaute Blondine mit ebenmäßigen, aber unsympathischen Gesichtszügen. Ach, ich bin eben erst angekommen. Cayetan sagt mir, ruh dich aus. Aber ich sage, ausruhen? Wieso? Wo ich die ganze Fahrt geschlafen habe. Ich fahre lieber zu euch auf die Jagd. Cayetan, wo sind meine Zigaretten? Meine Frau, darf ich vorstellen? Und das, Sosia, sind gute Bekannte. Pschechotski reichte ihr ein goldenes Zigarettenetui. Und das ist mein Schwager. Hilf mir doch, Serjoscha. Bring mich hier heraus, um Gottes Willen. Ich erinnere mich, dass ich auf den Wald zuging, ohne vorwärts zu schauen. Klebrigen Lehms. Auch ich selbst war ganz verschmutzt, als ich aus dem Wald kam. Es war, als hätte man mich mit Stöcken verprügelt. So erschöpft und zerschlagen fühlte ich mich. Ich hätte zum gräflichen Gut gehen, mich dort auf meine Sorka setzen und reiten sollen. Aber das tat ich nicht, sondern ging zu Fuß nach Hause. Ich konnte weder den Grafen sehen, noch sein verfluchtes Gut. Mein Weg führte am Seenufer entlang. Das Wasserungeheuer hatte schon sein Schlaflied zu brüllen begonnen. Hohe Wellen mit weißen Schaumkämmen bedeckten seine riesige Oberfläche. Schon wieder hat er in sämtlichen Kleidern im See gebadet, der Schamlose. Links lag der zornige See, rechts erschollen das monotone Rauschen des grimmigen Waldes. Schon wieder die reinste Strafe. Ein Adliger, studierter und schlimmer als der dreckigste Schornsteinfeger. Ich möchte nur wissen, was man ihnen dort auf der Universität beigebracht hat. Ich fühlte mich angesichts der Natur allein wie bei einer Gegenüberstellung. Mir schien, als galten ihr ganzer Zorn, ihr Rauschen und Brüllen einzig und allein meinem Kopf. Aber morgen will ich die Abrechnung. Nein. Nein, um kein Geld der Welt. Jetzt ist Schluss. Im Erdboden will ich versinken, wenn ich noch länger bleibe. Ich schlief ein. Ich erinnere mich, ich begann sogar zu träumen, dass ich an einem hellen Wintermorgen in Petersburg den Newski entlang ging und mir die Schaufenster der Geschäfte ansah. Mir war froh und leicht ums Herz, die absolute Freiheit. Vor dem größten Schaufenster blieb ich stehen und betrachtete Damenhüte. In einem von ihnen sah ich Olga, in einem anderen Nadja. Den dritten hatte ich am Tag der Jagd auf dem blond gelockten Kopf der unvermutet eingetroffenen Sosia gesehen. Als ich etwas zu ihnen sagen wollte, verschmolzen alle drei zu einem einzigen großen roten Gesicht. Der Mann hat seine Frau ermordet. Ich fuhr zusammen, schrie auf und sprang wie von der Tarantel gestochen aus dem Bett. Mein Herz schlug zum Zerspringen. Kalter Schweiß trat mir auf die Stirn. Der Mann hat seine Frau ermordet. Das war sein letzter Satz. Das ist doch der Teufel. Kleinmütiger Angst tastete ich im Dunkeln nach dem Käfig und schleuderte ihn in eine Ecke. Armer, edler Vogel. Der Flug ist dich teuer zu stehen gekommen. Ich bin's. Jemand klopfte vorsichtig an mein Fenster. Sergej Petrovich, ehrenwerter Mensch, Sie, mein Freund, mein Lieber. Heiraten Sie sie? Sie sind ja verrückt. Jede Minute ist kostbar. Die arme Nadja hat Gift genommen. Als Arzt darf ich sie nicht aus den Augen lassen. Beinahe wäre das arme Mädchen nicht mehr zu retten gewesen. Ist das nicht ein Unglück? Aber sie lebt doch immerhin. Mein Lieber, Sie haben sie geliebt. Weshalb sollten Sie ihr nicht Ihre Freiheit opfern? Ein Menschenleben ist kostbar. Dafür kann man alles hergeben. Alles. Es klopfte von der Straßenseite. Das Blut stockte mir im Herzen. Ich glaube nicht an Vorahnungen, aber diesmal für euer Gnaden. War meine Unruhe nicht unbegründet. Ein Brief vom Grafen, euer Wohlgeboren. Ein Mord ist geschehen. Eine dunkle Gestalt im Schafspelz trat ans Fenster und überreichte mir einen Brief. Vergiss um Gottes Willen alles auf der Welt und komm sofort. Olga ist ermordet worden. Ich bin total durcheinander und werde gleich verrückt. Dein A.K. 5 Minuten später saßen ich und Ronzel in einer gedeckten Equipage und fuhren zum gräflichen Gut. Auf das Verdeck trommelte der Regen. Vor uns zuckten in einem Fort grelle Blitze. Dazu das Brüllen des Sees. Der letzte Akt des Dramas hatte begonnen. Wer hätte das ahnen können? Wie? Warte, Liebste, ich muss mir das Plaid überwerfen. Ich habe Fieber. Sie ist ermordet worden, die Ärmste. Und so barbarisch ermordet. Noch lebt sie zwar, aber der Zemswo-Arzt sagt, sie würde noch heute Nacht sterben. Ein schrecklicher Tag. Und kommt da doch aus heiterem Himmel auch noch diese... Der Teufel soll sie holen, meine Frau. Man hat mich, als ich total betrunken war, in Petersburg verheiratet. Ein verhängnisvoller Fehler, Sascha. Kreinend trank er 3 Gläser Wodka und beschrieb mir in erregtem Tone das Drama, das sich auf der Jagd ereignet hatte. Etwa 20 bis 30 Minuten nach meinem Weggehen, als sich die Verblüffung über Sosjas Ankunft ein wenig gelegt hatte und sich Sosja als Gastgeberin aufzuspielen begann, hörten die Versammelten plötzlich einen durchdringenden, herzzerreißenden Schrei. Der Schrei war unnatürlich. Aber dem Grafen war es gelungen, eine weibliche Stimme herauszuhören. Die beunruhigten Gäste sahen den Grafen an, der Graf sie. 3 Minuten herrschte Grabesstille. Und während die Herrschaften Blicke wechselten und schwiegen, liefen die Kutscher und Diener in die Richtung, aus der der Schrei gekommen war. Erster Unglücksbote war ein Lakai, der alte Ilja. Die gnädige Frau ist ermordet. Welche gnädige Frau? Aber auf diese Fragen gab Ilja keine Antwort. Die Rolle des zweiten Boten fiel einem Manne zu, über dessen Erscheinen man überaus verblüfft war. Es war Pjotr Jegorytsch Urbenin, der ehemalige Verwalter des Grafen und Olgas Ehemann. Zuerst vernahm die Gesellschaft schwere Schritte und ein Knacken im Unterholz. Als er auf die Waldwiese heraustrat und die Gesellschaft erblickte, tat er einen Schritt zurück und blieb wie angewurzelt stehen. Die zerzausten Haare klebten ihm an der schweißbedeckten Stirn und an den Schläfen. Sein Gesicht, gewöhnlich rot und oft auch rotblau, war diesmal blass. Die Augen, die eines Wahnsinnigen, unnatürlich geweitet. Lippen und Hände zitterten. Das Verblüffendste jedoch, das vor allem die Aufmerksamkeit der fassungslosen Betrachter auf sich zog, waren seine blutigen Hände. Olga, Olga, was hast du getan? Weitergehen meine Erinnerungen durcheinander. Wie du dir vorstellen kannst, hat mich der ganze Vorfall dermaßen aus der Fassung gebracht, dass ich jede Fähigkeit zu denken verlor. Ich weiß nur, dass die Männer einen Körper aus dem Wald brachten, in einem zerfetzten, blutbeschmierten Kleid. Sie legten ihn in einen Wagen und fuhren ihn fort. Man sagt, jemand habe ihr den kleinen Dolch in die Seite gestoßen, den sie bei sich trug. Erinnerst du dich an ihn? Den hatte ich ihr geschenkt. Ein stumpfer Dolch. Stumpfer als dieser Glasrand. Was für eine Kraft muss jemand haben, um den einen Menschen in die Seite zu stoßen? Ich habe nun mal eine Vorliebe für kaukasische Waffen, mein Lieber, aber damit ist jetzt Schluss. Noch morgen lasse ich sie alle hinauswerfen. Olga lag auf ihrem Bett. Die Brust war entblößt. Man legte ihr einen Eisbeutel auf, also war sie noch nicht gestorben. Als ich eintrat, horchte Pavel Iwanowitsch, die Stirn gerunzelt, unaufhörlich schnaufend ihr Herz ab. In der Ecke auf einem Hocker saß Urbenin. Er hatte sich dermaßen verändert, dass ich ihn kaum wiedererkannte. Der arme Kerl ließ den Kopf auf die Fäuste gestützt, kein Auge von dem Bett. Hände und Gesicht waren immer noch blutbeschmiert. Es ist kaum anzunehmen, dass sie noch einmal zu Bewusstsein kommt. Sie hat viel Blut verloren. Dazu der Schlag auf den Kopf. Pavel Iwanowitsch gelang es, Olga einen Esslöffel Champagner einzuflößen. Danach spritzte er ihr subkutan so etwas wie Hoffmannstropfen. Wo bin ich? Die anregenden Mittel hatten gewirkt. Sie können sie jetzt befragen. Stellen Sie Ihre Fragen. Olga Nikolajewna? Ja. Erkennen Sie mich wieder? Ja. Ich bin Sinorviev, der Untersuchungsrichter. Ich hatte die Ehre, Sie zu kennen und war, wenn Sie sich erinnern, sogar Brautführer auf Ihrer Hochzeit. Bist du es? Setz dich. Sie fantasiert. Ich bin Zinoviev. Wenn Sie sich erinnern, ich war mit auf der Jagd. Wie fühlen Sie sich? Stellen Sie Fragen zur Sache. Ich kann nicht garantieren, dass sie lange bei Bewusstsein bleibt. Bitte erteilen Sie mir keine Belehrungen. Ich weiß, was ich zu sagen habe. Olga Nikolajewna, geben Sie sich die Mühe, sich an die Ereignisse des vergangenen Tages zu erinnern. Ich werde Ihnen helfen. Um 1 Uhr mittags haben Sie sich aufs Pferd gesetzt und sind mit der Gesellschaft auf die Jagd geritten. Die Jagd dauerte etwa 4 Stunden. Dann kam die Rast auf der Waldwiese. Sie erinnern sich? Du. Getötet. Die Schnepfe. Als ich die angeschossene Schnepfe getötet hatte, haben Sie sich von der Gesellschaft entfernt und sind in den Wald gegangen. Jetzt geben Sie sich die Mühe und nehmen alle Ihre Kräfte zusammen. Strengen Sie Ihr Gedächtnis an. Im Wald, während Ihres Spaziergangs, wurden Sie von einer uns unbekannten Person überfallen. Ich frage Sie als Untersuchungsrichter, wer war das? Olga schlug die Augen auf und sah mich an. Nennen Sie mir den Namen dieses Menschen. Außer mir sind hier 2 Zeugen. Olga schüttelte den Kopf. Sie müssen ihn nennen. Er wird eine harte Bestrafung erhalten. Er wird in die Katorga gehen. Ich warte. Olga lächelte und schüttelte den Kopf. Das weitere Verhör führte zu nichts. Kein Wort, keine Bewegung waren mehr aus ihr herauszubekommen. Um 4:45 Uhr morgens starb sie. Der Regen, der in der Nacht eingesetzt hatte, strömte weiter wie aus Eimern. Olga hatte mir den Namen des Mörders vorsätzlich nicht genannt. Offensichtlich war er ihr lieb. Und sie wollte nicht, dass er ihretwegen eine harte Bestrafung erlitt. Sergei Petrovich, verhören Sie erst die anderen Zeugen und mich später. Ich kann nicht. Mir war bekannt, dass eifersüchtige Ehemänner oft ihre untreuen Ehefrauen ermorden. Ich wusste zugleich aber auch, dass ein Urbenin keinen Menschen ermorden würde. Ich kann nicht. Es ist so schwer. Gut. Sagen Sie mir jetzt nur das eine. Ist es wahr, dass Sie Ihre Frau geschlagen haben? Man sagt, Sie hätten ihr, als Sie einmal einen Brief des Grafen bei ihr fanden, einen Schlag versetzt. Das ist nicht wahr. Ich habe sie nur am Arm gepackt. Da hat sie angefangen zu weinen und ist noch am selben Abend weggelaufen. Ihre Beziehung zum Grafen war Ihnen also bekannt? Ich habe Sie gebeten, dieses Gespräch aufzuschieben. Beantworten Sie mir nur diese eine Frage, die von großer Wichtigkeit ist. War Ihnen die Beziehung Ihrer Frau zum Grafen bekannt? Natürlich. Kommen wir jetzt auf etwas anderes. Bitte erklären Sie mir, wie Sie gestern in den Wald gekommen sind, in dem Olga Nikolajewna ermordet wurde. Sie lebten doch, wie Sie sagten, in der Stadt. Ja, ich lebe in der Stadt bei einer Cousine, seit ich meine Stelle verloren habe. Seitdem habe ich nach einer Stelle gesucht und vor Kummer getrunken. Diesen Monat habe ich besonders stark getrunken. An die vorige Woche zum Beispiel, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, weil ich ununterbrochen getrunken habe. Sie wollten habe. Erzählen, auf welche Weise Sie gestern in dem Wald erschienen. Ja, gestern bin ich am frühen Morgen aufgewacht, so gegen 4 Uhr. Der Kopf brummte mir noch vom Trinken wie im Fieber. So liege ich im Bett, sehe durchs Fenster die Sonne aufgehen. Und ich dachte an vieles. Mir wurde schwer zumute. Auf einmal wollte ich sie sehen. Nur einmal sehen. Das letzte Mal vielleicht. Für die Fahrt hierher hatte ich kein Geld. So bin ich zu Fuß gegangen. So gegen 4 Uhr kam ich hierher. Hat sie jemand um diese Zeit hier gesehen? Ja, der Wächter Nikolai saß am Tor und sagte mir, die Herrschaften seien auf der Jagd. Ich war vor Müdigkeit krank, aber der Wunsch, meine Frau zu sehen, war stärker als der Schmerz. So ging ich, ohne auch nur einen Augenblick auszuruhen, zu Fuß dorthin, wo die Jagd war. Ich nahm nicht die Straße, sondern den Weg durch den Wald. Ich kenne hier ja jeden Baum. Sie waren also nicht darauf gefasst, Ihrer Frau im Wald zu begegnen? Wie kann man darauf gefasst sein, dem Wolf zu begegnen? Und schon gar auf ein schreckliches Unglück. Das schickt Gott ganz allein und plötzlich. Nehmen Sie doch nur diesen entsetzlichen Fall. Ich gehe durch den Erlenwald, ahne nichts Böses, denn Kummer habe ich ja ohnehin genug. Da plötzlich höre ich einen schrecklichen Schrei. Der Schrei war so schrill, dass mir war, mir sticht jemand ins Ohr. Ich laufe dem Schrei nach. Rubenins Mund verzog sich. Sein Kinn begann zu zittern. Ich laufe dem Schrei nach und sehe plötzlich Olga da liegen. Die Haare, die Stirn voller Blut. Ein schreckliches Gesicht. Ich schreie, rufe sie beim Namen. Sie rührt sich nicht. Ich küsse sie. Hebe sie auf. Urbanin verschluckte sich und hob den Ärmel vors Gesicht. Den Schuft habe ich nicht gesehen. Als ich auf sie zulief, führte ich einige Schritte. Wahrscheinlich war er es, der da weglief. Das haben Sie sicher alles sehr schön zurechtgelegt, Pjotr Jegoritsch. Ich werde Sie morgen noch einmal verhören, aber bis dahin muss ich Sie festnehmen lassen. Scherzen Sie, oder? Meinen Sie das im Ernst? Mir ist nicht nach Scherzen zumute. Sie können gehen. Rubinin blieb stehen. Er war blass und blickte verloren auf meine Papiere. Ach, hören Sie, Bester, machen Sie mir warmes Wasser. Diener, Sie meine ich, warmes Wasser bitte. Am zweiten oder dritten Tag kam aus der Stadt der stellvertretende Staatsanwalt Polugradow. Ein Mensch, an den ich mich nicht erinnern kann, ohne mir die gute Laune zu verderben. Ja, also, worum geht es? Denken Sie sich einen hochgewachsenen und hageren Menschen um die 30. Glatt rasiert, gelockt wie ein junger Hammel und geckenhaft gekleidet. Und Sie sind am Tatort gewesen? Dies vor allem hätten Sie tun müssen, denke ich. Haben Sie es nur vergessen oder hielten Sie es für überflüssig? Heute ist dort nichts mehr zu sehen. All die Tage hat es geregnet. Außerdem haben Sie dem Mörder Zeit gegeben, die Spuren zu beseitigen. Haben Sie wenigstens eine Wache aufgestellt? Nein, das kann ich nicht begreifen. Gegen Mittag waren wir am Tatort. Irgendwie gelang es mir, einen der Knöpfe zu finden, die an der Kostümjacke der ermordeten Olga fehlten. Und der Staatsanwalt hob einen roten Lappen vom Boden auf, der sich später als Tabakpäckchen erwies. Alles andere hatte der Regen weggewaschen. Voreingenommenheit ist ein zu starkes Gefühl. Von ihm ergriffen ist es schwer, nicht zu irren. Ich begreife Ihre Situation. Aus dem Wald zurückgekehrt, verlangte Polugradow Urbenin zu verhören. In diesem Verhör sagte der arme Pjotr Jegoritsch nichts Neues. Er bestritt jede Schuld und pfiff auf unsere Indizien. Ich will Ihnen alles erzählen. Von Anfang an. Aber, meine Herren, mit einem Cognac unterhält es sich doch viel angenehmer. Ich erfuhr, dass Urbenin, seit er in der Stadt lebte, den Grafen unaufhörlich mit Briefen bombardiert hatte. In diesen Briefen verfluchte er ihn, in anderen widerflehte er ihn an, ihm seine Frau zurückzugeben. Nach dem Verhör von 2-3 Kutschern aß der stellvertretende Staatsanwalt zu Mittag. Er teilte mir danach ausgiebig Instruktionen und fuhr weg. Vor seiner Abreise verkündete er Urbenin, unser Verdacht, seine Schuld betreffend, sei Gewissheit geworden. Urbenin winkte ab und bat um Erlaubnis, der Beerdigung seiner Frau beiwohnen zu dürfen. Letzteres wurde ihm bewilligt. Kusma, er hat sie ermordet. Eines schönen Morgens, als ich eben das Aktenpaket versiegelte, mit dem ich Urbenin in die Stadt ins Gefängnis überstellen lassen wollte, vernahm ich einen schrecklichen Radau. Bei Gott! Was ist hier los? Euer Wohlgeboren, Kusma hat sie ermordet. Sie lügen. Strafe mich, Gott, Sie lügen. Und wieso hast du, du Satanskerl, das Blut aus der Jacke gewaschen, wenn du ein reines Gewissen hast? Hä? Warte nur. Seine Wohlgeboren bringt alles ans Licht. Tot umfallen will ich, wenn ich es war. Weder Vater noch Mutter will ich. Er Wohlgeboren. Gott strafe meine Seele. Du bist in den Wald gegangen. Ja, das stimmt. Ich hatte den Herrschaften den Cognac serviert. Und Sie entschuldigen. Selbst ein paar Schluck getrunken. Das war mir zu Kopf gestiegen. Da hatte ich Lust, mich hinzulegen. Und bin weg. Hab mich hingelegt. Und bin eingeschlafen. Aber wer sie ermordet hat und wie, das weiß ich nicht. Und kann ich nicht sagen. Ich sage die Wahrheit. Und warum hast du das Blut aus deiner Jacke gewaschen? Aus Angst, dass man mich als Zeugen verhört. Und wie kommt das Blut an deine Jacke? Woher soll ich das wissen? Euer Wohlgeboren. Wie kannst du das nicht wissen? Die Jacke gehört doch dir. Das schon, ja. Sie gehört mir, aber ich weiß es nicht. Ich habe das Blut erst gesehen, als ich wieder aufgewacht war. Also hast du dich im Traum mit Blut befleckt? Jawohl. Also dann geh und denk nach, mein Freund. Du redest Unsinn. Na, denk nach und sag es mir morgen. Okay. Geh. Am anderen Tag wurde mir gemeldet, Kusma wünsche mich zu sprechen. Also, euer Wohlgeboren, das ist wie im Traum. Ich liege im Gras, betrunken und dämmere. Ich weiß nicht, dämmere ich oder schlafe ich? Nur ich höre, da geht jemand vorbei und stampft mit den Füßen auf. Ich öffne das Auge und sehe, wie in Ohnmacht oder im Traum, ein Herr kommt auf mich zu, beugt sich über mich und wischt sich die Hände an meinen Jackenaufschlägen ab. An den Jackenaufschlägen. Dann fuhr er mit der Hand über die Weste. So. Was für ein Herr war das? Wie soll ich das wissen? Ich weiß nur, dass es kein Bauer war, sondern ein Herr. Was für eine Farbe hatte sein Anzug? Das weiß ich doch nicht. Vielleicht weiß, vielleicht schwarz. Ich weiß nur, es war ein Herr. An mehr erinnere ich mich nicht. Ah, doch. Jetzt fällt es mir ein. Als er sich über mich beugte und sich die Hände abgewischt hatte, hat er gesagt, besoffenes Gesindel. Hast du das geträumt? Ich weiß nicht. Vielleicht auch geträumt, ja. Nur, woher kommt dann das Blut? Bin verloren! Endgültig verloren! Um selber frei zu kommen, wird dieser krumme Teufel früher oder später sagen, ich hätte meine Hände in seine Jacke abgewischt. Dabei haben sie es doch alle gesehen. Ich hatte meine Hände gar nicht abgewischt. Urbinin und Kusma saßen im Arrestantenhaus des Dörfchens, in dem sich auch meine Wohnung befand. Was soll aus meinen Kindern werden? Wenn ich allein wäre, würde mir eher Fehler keine Sorgen machen. Aber ohne mich werden sie zugrunde gehen. Und auch ich bin außerstande, mich von ihnen zu trennen. Was tun sie mit mir? Ende November, als vor meinem Fenster die Schneeflocken wirbelten und der See einer endlosen, weißen Wüste glich, wünschte mich Kusma zu sehen. Er habe es sich überlegt. Das ist so sonderbar, dass man sich es gar nicht ausdenken kann. Gestern ist mir eingefallen, was der Herr für eine Krawatte anhatte. Und heute Nacht ist mir auch sein Gesicht eingefallen. Und wer war es nun? Es ist schrecklich zu sagen, euer Wohlgeboren. Erlauben Sie mir, es nicht zu sagen. Es ist so sonderbar, so seltsam. Ich glaube, ich habe es nur geträumt oder es mir eingebildet. Ja, aber wen oder was hast du dir eingebildet? Nein. Erlauben Sie mir, es nicht zu sagen. Warum belästigst du mich, wenn du gar nicht sprechen willst? Warum bist du hierher gekommen? Ich habe gemeint, dass ich es sagen würde. Lassen Sie mich. Ich sage es lieber morgen. Wenn ich es sage, werden Sie so böse, dass ich nur Sibirien kriege. Am selben Abend, um keine Zeit zu verlieren und die mir inzwischen lästige Mordsache ein für alle Mal abzuschließen, ging ich ins Arrestantenhaus und belog Urbenin, indem ich ihm sagte, Kusma habe ihn als den Mörder erkannt. Das hatte ich erwartet. Es ist mir egal. Die Einzelhaft hatte Urbenins Bärengesundheit sichtlich untergraben. Er war gelb geworden und hatte fast die Hälfte seines Gewichts verloren. Ich versprach ihm, die Wärter anzuweisen, ihn auf dem Korridor spazieren gehen zu lassen, am Tag, und sogar nachts. Im Weggehen klopfte ich an die Zellentür, hinter der Kusma saß. Nun, hast du es dir überlegt? Nein, Herr. Wenn der Herr Staatsanwalt käme, ihm würde ich es sagen. Aber Ihnen nicht. Am Morgen des nächsten Tages klärte sich alles auf. Zu mir kam der Wärter Igor und teilte mit, der einäugige Kusma sei in seinem Bett tot aufgefunden worden. Ich will meinen und das Entsetzen der Wärter nicht beschreiben. Kusma war erwürgt worden. Nachdem dies bestätigt war, machte ich mich auf die Suche nach dem Schuldigen. Weshalb hätte ich ihn erwürgen sollen? Wofür? Sergej Petrowitsch, junger Mensch, richten Sie sich nicht zugrunde. Beschmutzen Sie sich nicht mit ungerechten Verdächtigungen und unüberlegten Beschuldigungen. Statt alles auf mich abzuwälzen und mich so schrecklich zu kränken, sollten Sie lieber, ich sage nicht als Freund, sollten Sie mich lieber befragen. Als Zeuge und Ihr Helfer könnte ich der Justiz mehr nutzen als in der Rolle des Beschuldigten. Nehmen wir nur diese neue Anschuldigung. Ich könnte Ihnen vieles erzählen. Ich habe heute Nacht nicht schlafen können und alles gehört. Was haben Sie gehört? Nachts. So gegen 2 Uhr. Höre ich, wie jemand leise den Korridor entlang geht und an meiner Tür herumfingert. Er ging hin, ging her, dann öffnete er meine Tür und kam herein. Wer? Weiß ich nicht. Es war stockfinster. Ich habe nicht sehen können. Er stand einen Augenblick lang in meiner Zelle und ging wieder hinaus. Er zog den Schlüssel ab und schloss die Nachbarzelle auf. 1-2 Minuten später hörte ich ein Röcheln, dann Gepolter. Ich dachte, es sei ein Wärter, der da poltert. Und das Röcheln hielt ich für Schnarchen. Sonst hätte ich Alarm gegeben. Jetzt, da die Mordsache Olga Urbenina durch einen neuen Mord kompliziert wird, erwartet man zu Recht, dass die Erzählung in ihre interessanteste und spannendste Phase tritt. Die Entdeckung des Verbrechers und seiner Tatmotive. Jedoch, eine der Hauptpersonen verlässt vorzeitig das Schlachtfeld. Diese Dramatis Persona ist ihr ergebenster Diener. Am Tage nach der beschriebenen Unterredung mit Urbenin erhielt ich den Befehl, meinen Abschied einzureichen. Viel zu meiner Entlassung beigetragen hatten der Mord im Arrestantenhaus, die Aussagen, die der stellvertretende Staatsanwalt Polukradov hinter meinem Rücken bei den Dienstboten eingeholt hatte, also wie jener Schlag, den ich einem Bauern mit dem Ruder auf den Kopf versetzt hatte, während eines der damaligen nächtlichen Gelage. Der Bauer hatte mich verklagt. Das große Revirement setzte ein. Das ist eine Lüge! Er ist ein Lügner! Ein Jahr nach meiner Entlassung erhielt ich eine Vorladung zur Verhandlung der Sache Urbenin. Der Verteidiger konfrontierte mich mit der Aussage Pschechotskis, der mir seinerzeit applaudiert hatte. Ich hätte mit der verstorbenen Olga zusammengelebt. Meiner Frau habe ich nicht vertrauen können, aber ihm vertraue ich. Die Wahrheit zu sagen, hätte eine Aussage zugunsten des Angeklagten bedeutet. Je lasterhafter die Frau, desto nachsichtiger die Geschworenen gegenüber einem Ehemann. Auf der anderen Seite hätte meine Wahrheit Urbenin kränken müssen. Ich hielt es für besser zu lügen. Ein alter, abgetakelter Lüstling erblickt ein hübsches, junges Mädchen. Er kennt dessen schreckliche Situation, lockt sie mit einem Stückchen Brot, einem Obdach und bunten Kleidchen zu sich. Der Staatsanwalt legte in seinem Plädoyer besonderes Gewicht auf die Bestialität des Mörders, auf seine Wut. Sie ist einverstanden. Ein Greis ist immer noch leichter zu ertragen als Armut. Aber, meine Herren Geschworenen, sie ist jung und die Jugend fordert ihre unabdingbaren Rechte. Und so weiter. Es endete damit, dass... Er, der ihr nichts hatte geben können außer seinem Alter und bunten Fetzen, sah, dass ihm die Beute entglitt und in die Wut einer Bestie verfiel, der man glühendes Eisen unter die Nase hält. Er hat geliebt wie eine Bestie und er hat gehasst wie eine Bestie. Und dergleichen. Als er Orbenin des Mordes an Kusma anklagte, verwies Polugradow auf jene wohldurchdachten und fein abgestimmten Verbrechermethoden, mit denen der Mord an einem schlafenden Menschen verübt wurde, der die Unvorsichtigkeit besessen hatte, am Abend zuvor gegen ihn auszusagen. Und dass Kusma vor dem Untersuchungsrichter namentlich ihn belasten wollte, daran, nehme ich an, werden Sie nicht den geringsten Zweifel hegen. Orbenin wurde für uneingeschränkt schuldig befunden. Verurteilt wurde er zur Aberkennung aller Standesrechte und zu 15 Jahren Katorga. So teuer hat er bezahlen müssen für die Begegnung mit jenem poetischen Mädchen in Rot. Tja, Ihre Novelle gefällt mir. Sie hat alles, was zum Kriminalroman gehört. Verbrechen, Indizien, eine Ermittlung. Sogar 15 Jahre Katorga zum Nachtisch. Aber das Wesentliche fehlt. Und das wäre? Der wahre Schuldige fehlt. Orbenin ist doch nicht der Mörder. Wie bitte? Orbenin ist nicht der Mörder. Sie finden also, wir haben uns geirrt? Nein, geirrt haben Sie sich nicht. Sie haben sich irren wollen. Verzeihen Sie. Wer ist Ihrer Meinung nach der Mörder? Sie sind es. Kamisev, genauso rotwangig, gesund und schön wie 3 Monate zuvor. Da haben wir den wandte sich ab, trat zum Fenster und lachte auf. Das letzte Mal sagten Sie mir, Ihrer Novelle liege eine wahre Begebenheit zugrunde. Ja, und ich bin bereit, es heute zu wiederholen. Also waren Sie Olga Nikolajewnas Brautführer? Brautführer und Hausfreund? Der Gedanke, einen Mörder vor mir zu sehen, erfüllte mein Herz mit Angst. Sie sind der Mörder. Wohin sind Sie verschwunden, nachdem Sie die Waldwiese verlassen hatten, auf der nach der Jagd getrunken wurde? Sie sind in den Wald gegangen. Also hätten Sie Olga dort begegnen können? Ja, ich hätte. Sie sind ihr begegnet. Sie haben sich die Hände an Kusmas Jacke abgewischt und Sie haben Kusma ermordet. Aus Angst, er könnte Sie beim Namen nennen. Sie haben tatsächlich recht. Ich bin der Mörder. 8 Jahre lang habe ich dieses Geheimnis mit mir herumgetragen, aber man kann nicht ungestraft etwas wissen, das die übrige Menschheit nicht weiß. Unnatürliche und quälende Situation. Ja, so habe ich diese Novelle geschrieben. Jede Seite ein Schlüssel zur Lösung. Sie haben es ja wohl sofort begriffen. Als ich schrieb, hatte ich den Durchschnittsleser vor Augen. Und jetzt ist mir irgendwie leichter. Sie sehen in mir jetzt den Menschen mit Geheimnis. Als ich in den Wald ging, war ich weit entfernt davon, an Mord zu denken. Ich ging nur mit dem einen Ziel dorthin, Olga zu finden. Weiterzureizen. Ich begegnete ihr 200 Schritt vor der Waldwiese entfernt. Als sie mich sah, lächelte sie und streckte mir die Hände entgegen. Schimpf nicht mit mir. Ich bin unglücklich. An diesem Abend war sie so schlimm. Betrunken, sie in meinen Umarmungen schier zurück an mir zu schwören, dass sie nie jemanden geliebt habe außer mir. Und das war wahr. Sie liebte mich. Und im heftigsten Schwören sagte sie plötzlich den widerwärtigen Satz: Ach, ich bin unglücklich, hätte ich Orbenin nicht geheiratet. Könnte ich jetzt den Grafen heiraten? Naja, da habe ich sie umgebracht. Ich habe sie einfach umgebracht. Ich schlug das Kassabuch auf und begann mechanisch zusammenzuzählen. Wollen Sie nicht einen Blick auf den Grafen Kanäe werfen? Dort unten sitzt er. In einer Droschke saß ein kleines gebeugtes Figürchen mit abgegriffenem Hut und verblichenem Kragen. Es war schwer, in ihm eine Dramatis Persona zu erkennen. Er ist endgültig der Trunksucht verfallen, lebt auf meine Kosten. Sein Landsitz ist in die Hände seiner Frau und Psychotsky ist übergegangen. Ich habe erfahren, dass hier in Moskau, in der Pension Andreev, Urbinins Sohn lebt und will, dass der Graf Almosen von ihm bekommt, damit wenigstens einer bestraft wird. Kamisev nickte mir zu und ging schnell hinaus. Ich setzte mich an den Tisch und ergab mich bitteren Gedanken. Mir war schwül. Das Drama auf der Jagd, nach dem gleichnamigen Roman von Anton Tschechow, aus dem Russischen von Peter Urban. Es sprachen Ivan Petrovich Kamisev alias Sinowjew, Martin Pfeifel, Graf Alexei Karnejew, Jens Wawrczek, Redakteur und Pavel Ivanovich Wasnesjenski, Bernhard Schütz, Piotr Jegorich Orbenin, Traugott Bure, Olga Orbenina, Bibiana Beglau, Nadjeshta Nikolajewna Kalinina, Susanna Fernandes Genebra. Ferner Katja Danowski, Julika Eisinger, Matthias Habich, Ingo Hülsmann, Philipp Otto und Walter Renneisen. Ton und Technik Andrea Mamitsch und John Kohl. Regieassistenz Benno Schur und Rebecca Serda. Musik Thomas Leboeck. Hörspielbearbeitung und Regie Beate Andres. Produktion Südwestrundfunk 2004.